Represent, represent, NBO, meine Gang. Represent, represent, meinen Flow, mein Talent. Represent, represent, meine Hut und meine Gang. Represent, represent, diesen Schmutz, in dem ich lebe. Represent, represent, NBO, meine Gang. Represent, represent, meinen Flow, mein Talent. Represent, represent, meine Hut und meine Gang. Represent, represent, diesen Schmutz, in dem ich lebe. Hier auf, geh raus, guck, es nimmt seinen Lauf. Wenn sie sagen, so ein Opfer, aber stimmt das dann? Auch man, ihr spinnt und seid drauf, was ihr Kindern verkauft. Darf man eigentlich keinem sagen, weil die Kinder das glauben. Traurig, aber wahr, ich verhaue deinen Star. Glaube keine dieser Lügen, denn ich glaube, was ich sag. Vertraue, was ich mag, und ich laufe, bleibe stark. Sagst du Bruder zu nem Bruder, hab mein Auge auf dem Start. Denn sie klauen, was du hast. Bleib ein Vorbild für die Kids, denn sie schauen, was ich hab. Auf mich bauen jeden Tag, denn ich bin immer für euch da. Denn ich bleibe, was ich immer für euch war. Augen zu, Tunnelblick geradeaus. Muss mich jetzt schnell beruhigen, weil ich werd gerade laut. Was ist schwer, ist mich auch, du bist leer. Ich hab Lauffelsen fest wie eine Mauer, nimm die Schmerzen mit Kau. Represent, represent, NBO, meine Gang. Represent, represent, meinen Flow, mein Talent. Represent, represent, meine Hut und meine Gang. Represent, represent, diesen Schmutz, in dem ich lebe. Represent, represent, NBO, meine Gang. Represent, represent, meinen Flow, mein Talent. Represent, represent, meine Hut und meine Gang. Represent, represent, diesen Schmutz, in dem ich lebe. Ich bleibe smooth, weil ich einfach mal entspannt. Bring ein Move, der so groove, chill laut, cool am Strand, Dicker. Und wer will mir was erzählen? Es ist immer noch wie früher, denn ich lebe einfach mein Leben, Boy. Boy. Und ich lass mir nichts verbieten. Heute mach ich's mal ganz ruhig und vergesse all die Krisen. Lasse mich nicht mehr verbiegen, denn ich bleib frei. Geist und verdränge meine Ziele aufgrund der Steifheit. Heute muss man nice sein, will ein bisschen Sonne tanken machen. Meine Reise, ich will in der Sonne landen machen. Mir Sonne Gedanken über Zukunft und so Mist. Aber Digga, nicht mehr heute, dafür bin ich zu gechillt. Bleibe ruhig und vergesse schlimme Zeiten, mache mir auch keine Platte, muss mich von dem Sinn befreien, der mein Kopf so krass fickt, es ist Hoffnung in sich, also macht euch keine Sorgen, bleibe doch lieber sick. Represent, represent, NBO, meine Gang. Represent, represent, meinen Flow, mein Talent. Represent, represent, meine Hut und meine Gang. Represent, represent, diesen Schmutz, in dem ich lebe. Represent, represent, NBO, meine Gang. Represent, represent, meinen Flow, mein Talent. Represent, represent, meine Hut und meine Gang. Represent, represent, diesen Schmutz, in dem ich lebe. Represent, represent, NBO, meine Gang. Represent, represent, meinen Flow, mein Talent. Represent, represent, meine Hut und meine Gang. Represent, represent, diesen Schmutz, in dem ich lebe. Represent, represent, NBO, meine Gang. Represent, represent, meinen Flow, mein Talent. Represent, represent, meine Hut und meine Gang. Represent, represent, diesen Schmutz, in dem ich lebe.